Herzlich willkommen. Wunderbar. Gut. Ich sehe immer noch einige umherlaufen. Habt ihr keinen Platz? Braucht ihr noch einen Platz? Okay. Gut, aber wir starten. Amen. Lasst uns loslegen. Ich habe euch heute eine Stelle aus dem Philipper mitgebracht, Philipper 3,12. Da heißt es: Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch gestern, vorgestern der Katie zugehört hat. Da kann man vielleicht wieder dran erinnert worden sein, dass da vielleicht schon nochmal irgendwo ein Götze oder eine Verletzung oder vielleicht irgendwas ist, ja, weswegen wir noch nicht vollkommen sind. Das ist aber nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende kommt im Vers danach. Da heißt es nämlich: Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Ja? Bist du hier heute Morgen, um auf das Ziel zuzulaufen und das Ziel zu ergreifen? Ja? Weißt du, unser Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Ja? Unser Ziel ist wirklich, den Himmel hier auf die Erde zu bringen. Ja? Und deswegen heißt es auch weiter, ja, ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ja? Weißt du, Jesus hat Besitz von dir ergriffen. Ja? Weißt du, und das ist das Entscheidende. Er wirkt durch dich. Ja? Er bewirkt es in dir. Ja? Wir schauen einfach auf ihn. Wir halten unseren Blick gerichtet auf ihn. Ja? Und werden so verwandelt in sein Bild. Ja? Und so laufen wir diesen Lauf auf dieser Welt. Ja? Wir laufen diesen Lauf auf dieser Welt. Und weißt du, was wir auch nicht vergessen dürfen? Wir haben einen Auftrag auf dieser Welt, aber was wir trotzdem haben, ist eine Ewigkeitsperspektive. Ja? Wir haben unseren Blick gerichtet auf dieses ewige Leben. Ja? Und wir, weißt du, es geht wirklich drum, ja? Weißt du, wie der Satz, den Reinhard Bonke geprägt hat, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Ja? Weißt du, deswegen sind wir hier. Ja? Das ist unser Auftrag hier auf dieser Erde. Ja? Leute wirklich aus dem Machtbereich des Teufels rauszuziehen. Ja? Dass sie wirklich dieses neue Leben bekommen und den Himmel bevölkern können. Ja? Und das wollen wir tun. Und deswegen sind wir auch hier an diesem Wochenende zusammen. Ja, und jetzt lade ich euch einfach ein, in diesen Lobpreis mit reinzugehen. Lasst uns unseren Herrn loben, lasst uns ihn preisen. Ja, kommt nach vorne, fühlt euch frei, ihn anzubeten. Amen. Amen, amen. Danke, Tobias. Are you ready to have some fun? Friday, Friday, Friday. Let there be joy in the house. Let there be joy. Schönheit, Schönheit anstatt Asche. Schönheit für Asche, so sieht's aus. Also ihr fühlt euch vielleicht, als hättet ihr Asche. Ihr fühlt euch vielleicht so, alles kommt gegen mich. Ich ermutige euch, das alles vor Jesus hinzulegen. All eure Sorgen auf ihn zu werfen, denn er kümmert sich um euch. Und lacht einfach, lächelt, einfach lächelt. Auf geht's. You took my rags, turned down the ropes, and then you crowned me with your love. You took my sorrowful name of laughter, so now I shout for joy. Let there be joy in the house, let there be joy, let there be joy in the house. Danke, Vater. many of you know that there is a greater glory? Wie viele von euch wissen, dass da eine größere Herrlichkeit ist? Even greater than we could ever imagine or think. Umso größer, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Because God is ever increasing in His glory. Weil Gott immer nur größer wird in seiner Herrlichkeit. His glory will never fade away. Seine Herrlichkeit wird niemals vergehen. Can somebody say amen? Kann jemand Amen sagen? Halleluja. And I can hear it in the mountains. I can feel it in the air. I can see it on your people. Your glory. Ein Moment. Nehmen wir einmal die Flagge hier und schwingen sie. Go ahead. Yeah, make the sound. Macht das Geräusch. Yeah. That's what's happening in the spirit right das, was grad im, das ist das, was im Geist gerade passiert. Glory. Come on, lift your hands. Hebt eure Hände und empfangt. God wants to pour out a greater glory Gott möchte eine größere Herrlichkeit heute ausgießen, than you've ever imagined, als du es jemals dir vorstellen könntest. Where people can just walk into the building and just get healed. Da laufen Leute einfach in das Gebäude hinein und sie sind geheilt. Keep doing that. Keep whipping that. Mach weiter. Shabarakara. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You see, glory life. Seht ihr, glory life. Is a house of bread. Das ist ein Haus des Brotes. The bread house. Das Brothaus. Serving fresh manna from heaven. Das serviert uns frisches Manna vom Himmel. And when bread is baking. Und wenn das Brot am Backen ist. Oh, and I know this. Und das weiß ich genau. The fragrance of fresh bread. Der Duft frischen Brotes. Wafts out the doors, wafts out the windows. Der dringt durch die Fenster, and, durch die Türen. And people from all around can smell the fresh bread. Und Menschen von der Umgebung können es riechen. Woher kommt dieses frische Brot? Und dann sagen die Menschen, das ist dieser Glory Life Ort hier. Da ist immer der Duft frischen Brotes hier. Das ist das Wort Gottes. Das ist das frische Manna vom Himmel. Und es zieht Leute hierher, selbst wenn sie gerade nur vorbeilaufen. This is a bread house. Das ist ein Brothaus. This is a house of bread. Das ist ein Haus des Brotes. Fresh manna. Frisches Manna. Even in the desert. Sogar in der Wüste. Oh, the bread of life is here. Oh, das Brot des Lebens ist hier. The bread of life is here. Das Brot des Lebens ist hier. In the glory atmosphere. In der Herrlichkeitsatmosphäre. The glory atmosphere. In der Herrlichkeitsatmosphäre. Fresh bread is here. Frisches Brot ist da. In the glory atmosphere. In der Herrlichkeitsatmosphäre. Fresh bread is here today. Heute ist frisches Manna da. In dieser kostbaren Atmosphäre. In this glory atmosphere. Fresh bread is here. Fresh manna from heaven. It's sustaining. It's life sustaining. Das erhält uns das Leben. People will come hungry. Menschen werden hungrig hierher kommen. Looking for an answer spiritually. Und sie schauen nach geistlichen Antworten. And you will serve them bread. Und ihr werdet ihnen Brot zu essen geben. Beautiful, fresh bread. Wunderbares, frisches Brot des Lebens, das von euch ausgeht. Und plötzlich, und jeder, der hierher kommt, wird nach frischem Brot riechen. Das ist der Duft nach frischem Brot, was die Nationen zusammenbringt. Und es gibt ein gemeinsames Ziel. Das ist die Herrlichkeit von Jesus. Die Herrlichkeit von Jesus verteilt auf der ganzen Erde. Frisches Brot. Das frische Brot. Fresh bread from heaven. Das frische Brot vom Himmel. This is a house of bread. Das ist ein Haus von Manna. House of bread. Ein Haus von Manna. A house of fresh bread. Haus von frischem Brot. Haus von Brot. Brothaus. Fleisch, Fleisch. Es ist Brotzeit. Brotzeit. Es ist Brotzeit. Brotzeit. flag again. Ja, schwing die Flagge noch mal. Hebt eure Hände. Ihr habt Herrlichkeitshände heute. Full of glory, full of gefüllt mit der Herrlichkeit. I knew you were gonna say that. Wow, wow. Fresh bread. Fresh bread. Fresh bread from heaven. Falling down, falling down, down. Frisches Brot fällt herunter. Fresh bread. Fresh bread from heaven. It's the bread of life. Es ist das Brot des Lebens. It's the bread of life. It sustains us. Es erhält uns. It keeps us. Und es bewahrt uns. It feeds us. Und es ernährt uns. Heals us. Und es heilt uns. Fresh bread. Frisches Brot. Fresh bread. Fresh bread. From heaven. Cause the earth is filled with the glory of the Lord. Denn die Erde ist gefüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. With the glory of the Lord. The earth is filled with the glory of the Lord. And the earth is filled with the glory, greater glory, greater glory. Yeah, come on. Come on. So prepare your hearts. Bereitet eure Herzen vor. Prepare your hearts. Bereitet eure Herzen vor. For greater glory. Für größere Herrlichkeit. What does it look like? Wie sieht das aus? What does it sound like? Wie hört es sich an? Sounds like greater glory. Die Geräusche größerer Herrlichkeit. And I prophesy even a sound of greater glory on the worship here in this house. Und ich prophezeie größere Herrlichkeit über dem Lobpreis in diesem Haus. I prophesy a new sound of a greater measure of glory. Ich prophezeie ein größeres Maß an Herrlichkeit, das vom Lobpreis aufsteigt, das von den Liedern herrührt, das vom Thron herabkommt. And as the glory and the songs and the glory and the words intersect, there's a divine collision. Und da gibt es eine göttliche Kollision zwischen an diesen Klängen und eine Explosion, wenn ihr euch danach sehnt. Eine göttliche Sektion. Und wenn der Lobpreis aufsteigt, the glory comes down. Dann kommt die Herrlichkeit herab. The glory comes down. Die Herrlichkeit kommt herab, as the worship goes up, während der Lobpreis aufsteigt. And there's an explosion. Und da gibt es eine Explosion. There's an explosion. Eine Explosion. As the worship meets the glory. Wenn der Lobpreis die Herrlichkeit trifft, wenn sie aufeinandertreffen. And the songs that you write, Irina, und die Lieder, die du schreibst, Irina, will carry that explosive power. Sie werden diese explosive Kraft tragen. Will carry that greater measure of glory. Sie werden dieses größere Maß an Herrlichkeit tragen. Und jedes Wort, das du singst, will explode with the glory. Wird mit der Herrlichkeit explodieren, because the worship's going up, weil der Lobpreis aufsteigt und die Herrlichkeit herabkommt. There's a divine intersection, da gibt es ein göttliches Treffen, eine göttliche Explosion. Wenn die beiden sich verbinden, die Worte und die Herrlichkeit, und die Musik wird auch verschiedene Klänge annehmen, und es wird andere Instrumente und Klänge geben, und ihr würdet euch fragen, wo das herkommt. Und während du diese Instrumente hörst und die Lieder schreibst, wirst du das Instrumentenspiel hier hören können auf der Plattform, wenn du singst, und du wirst wissen, das wird ein Zeichen für dich sein, dass diese Explosion, die Verbindung mit Lobpreis und Herrlichkeit passiert ist und stattgefunden hat. Wenn du anfängst, diese Klänge zu hören, die nicht hier auf der Bühne sind, das sind Klänge, die in diese größere Herrlichkeit durchbrechen, dann wirst du wissen, dass deine Worte mit dieser größeren Herrlichkeit sich verbunden haben. Und even as you write the songs, you see that. And you hear that. Und wenn du die Lieder schreibst, wirst du das sehen und das hören. And these songs will carry the whole bread, house of bread. Und diese Lieder werden in diesem Haus des Brotes sein. Into a whole another level of bread. Und dieses Haus in ein weiteres, höheres Level an Brot hineinführen. Fresher bread, more fragrance, noch frischeres Brot, noch mehr Düfte. Es werden weitere Düfte freigesetzt. Und Gerüche. Come on, somebody pray in tongues over Irina. Fangt an, in Sprachen zu beten über Irina und dem Team. Violently. Oh, what's that word? Mit Kraft. What's that word in prayer? Huh? Ah, so we pray in Entschiedenheit. Wir beten mit Entschiedenheit. Come on, pray with Entschiedenheit. Los, betet mit dieser Entschiedenheit. Come on, with your tongues. Entschiedenheit. Erhebt eure Stimmen. Come on. Entschiedenheit. Betet. What goes with bread? Wisst ihr, Gott, er geht mit dem Brot. What goes well with bread is. Und was gut zum Brot passt? Wine. Ist Wein, genau. So let's have communion today. Also lasst uns jetzt das Abendmahl feiern. With fresh bread. Mit frischem Brot. And new wine. Und neuem Wein. Oh, come on. Whoa. Lift your hands today. God is so good in this place. Hebt eure Hände. Gott ist so gut. I will give you glory, the glory you deserve. I will lift my voice to sing your praise. I will give you honor, the honor. I will give you glory. Singt es nochmal, ich gebe dir die Ehre. I will give you glory, the glory you deserve. I will lift my voice. I will give you honor, the honor that you're due. Thank you. Seinen Namen, erhebe ihn, erhebe ihn. Wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich. Jesus, be lifted. Du bist hoch erhaben. Halleluja. Über alle Erde, über die ganze Erde, über die ganze Erde ist dein Name erhoben. Bist du erhoben, Herr. Wir erheben dich heute mit unserem ganzen Herzen. Yes. Dem ganzen Herzen. Dein Lob groß. Oh, der Herr sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Bist du so ein Anbeter? Bist du so ein Anbeter, dem Geist und in der Wahrheit? Oh, Herr, wir beten dich an im Geist und in der Wahrheit. Wir machen deinen Namen groß. In Filderstadt, in Deutschland und auf der ganzen Erde. Und deine Herrlichkeit nimmt immer mehr zu. Und alle erkennen immer tiefer, wer du bist. Danke, Herr, dass dieser Lobpreis heute rausgeht. Bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Halleluja. Und jeder sieht, dass du der Herr bist. Halleluja, danke, Herr. Sing nochmal Be Magnified. Jesus, be lifted high. Sie durchdringt alles. Sie durchdringt dieses Land. Sie durchdringt unseren Kontinent. Sie durchdringt Israel. Sie durchdringt, mit der größeren Herrlichkeit diese ganze Welt. Danke, Herr, dass du der Stärkere bist. Wir rufen deine Herrlichkeit aus. Du nimmst alles ein. Du nimmst alles ein. Oh, sieh, wie Jesus alles einnimmt. Wie er alles einnimmt. Alles, alles, jedes Land, jedes Herz, jeden Menschen. Überall fließt seine Herrlichkeit hinein. In jede Straße. In jedes Haus. In jede Nation. Halleluja. Wir sind bestimmt, ihn groß zu machen. Seine Herrlichkeit, die Erkenntnis seiner Herrlichkeit auszubreiten. Oh, Halleluja. Wo wir auch sind. Danke, Herr, für diese Ehre, dich groß zu machen und deine Herrlichkeit überall hinzubringen, wo wir sind. Als ich heute Morgen hergefahren bin, da war so ein halber Regenbogen über dem Land. Ich habe mich gefragt, wo ist die andere Hälfte? Und ich bin dann, der Herr hat mir gesagt, ich soll weiter wegparken, weil es voll sein wird hier. Und als ich dann zum Gebäude hergelaufen bin, hat es so ausgesehen, als ob die andere Hälfte hier aus dem Gebäude aufsteigt. Ja, dieser Regenbogen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Zeichen vom Herrn. Von hier geht Kraft aus. Ja? Und in der Bibelstelle, die Irina schon zitiert hat, heißt es weiter, das sind Ströme lebendigen Wassers in uns. Ja? Weil wir Jesus aufgenommen haben. Das sind Ströme lebendigen Wassers in uns. Weißt du? Und die wollen raus. Die wollen raus. Und ich habe festgestellt, je mehr du es fließen lässt, umso stärker wird die Quelle. Umso mehr kommt raus. Also lass es doch mal einfach fließen zu deinem Nachbarn. Weißt du, lass es einfach hinfließen. Ja, hinfließen. Du lässt es rechts und links hinfließen. Du lässt es rausfließen. Du lässt es einfach fließen. Ah, das sind Ströme der Heilung, die fließen. Das sind Strömungen der Gnade, die fließen. Das sind Ströme der Barmherzigkeit, die fließen. Das sind Ströme der Offenbarung, die fließen. Ja? Das sind Ströme von Gott, die fließen. Die wollen dieses Land einnehmen. Ströme, die fließen nach rechts, nach links, in das ganze Land hinein. Diese Ströme werden dieses Land überspülen. Überspülen. Überspülen. Weißt du, überspülen. Überspülen. Überspülen. Jesus nimmt dieses Land ein mit Strömen lebendigen Wassers. Strömen lebendigen Wassers, das ist das Leben in dir, was raus will, was flutet, weißt du. Es heißt irgendwo im Wort, das Schicksal des Teufels ist in einer Überflutung, ja. In einer Überflutung, weißt du, und da wird ersäuft, ja, durch Quellen des lebendigen Wassers, die aus uns rausfließen, ja. Ich habe einfach noch so gesehen, wie so eine Feuersäule wirklich von diesem Zentrum nach oben geht und richtig, also zum Thron. Ne? Also es fließt vom Thron hier runter und unser Lobpreis steigt auf. Ja? Und ich habe einfach so vom Geist gehört, der Geist möchte heute Morgen einfach nochmal austeilen. Er möchte so richtig austeilen. Ja? Da ist alles da, was du brauchst. Ja? Und er möchte dir heute früh persönlich begegnen. Und ich möchte dich einfach bitten, wie die blutflüssige Frau, streck dich aus. Ne? Alle anderen wurden nicht berührt, aber die blutflüssige geistige Frau wurde berührt. Und streck dich einfach aus mit der Erwartung, er möchte dich heute Morgen berühren. Ja? Er möchte dich heute Morgen berühren. Er möchte austeilen. Ich habe gesehen, wie finanzieller Segen kommt, wie Mangel verschwindet in deinem Leben. Ich habe neue Jobs gesehen, ja, im Geist. Ich habe neue Jobs gesehen. Ich habe neue Türen gesehen, die aufgehen. Ja? Türen der Heilung. Ja? Aber nicht nur, dass du geheilt wirst, sondern dass du diese Heilung weitergibst. Ja? Er möchte dich heute Morgen ausgießen, seinen Geist noch mehr ausgießen über dir. Er möchte nicht nur, dass du halb voll bist, nicht, dass du randvoll bist, sondern dass du überfließt, dass du heute Morgen rausgehst, ja? Dass du heute Morgen rausgehst, nicht mehr so, wie du warst, sondern komplett verändert. Es ist eine neue Zeit, eine neue Season, ja? Eine neue Season, wo einfach anbricht in deinem Leben, ja? Nie wieder so, wie du reingegangen bist, sondern ganz anders gehst du hier raus, ja? Ganz anders gehst du hier raus. Deine Umgebung wartet nur, dass die Söhne offenbar werden, dass du offenbar wirst, ja? Überall, wo du hingehst, ob du einkaufen gehst, ob du in den Job reingehst, ja? Du bringst die Herrlichkeit Gottes mit, ja? Und da ist frisches Feuer jetzt für dich. Ich habe einfach gesehen, wie so Feuerbälle jetzt vom Himmel kommen. Also streck dich aus, ja? Da ist neues Feuer. Da ist neues Feuer. Und ich spreche jetzt rein. Da ist Feuer für dich. Da ist frisches Wasser für dich. Da ist Feuer für dich. Feuer für dich. Feuer für deinen Dienst. Feuer für die Gaben, ja? Die kommen jetzt alle raus. Die kommen alle raus. Die kommen rausgeputzelt, ja? Da ist wirklich frisches, neues, ja? Neues. Neues in deinem Leben. Frisches in deinem Leben. Lass es jetzt einfach mal wirken. Lass es einfach mal wirken. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt ausgehst. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, da brennt's. Ja, ich sehe wirklich, wie Herzen weiter brennen. Da brennt's, da lodert's, ja, ne? Da wo es noch lodert, da geht's richtig auf, ja? Da geht's richtig auf jetzt, ja? Oh, du, ja. Ja, da ist mehr. Da ist mehr. Mehr. Nimm es. Nimm es. Nimm es. Nimm es. Da ist kein Platz mehr für Lauheit. Da ist Feuer. Nimm es. Nimm es. Ja. Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow, Halleluja. Ich sehe gerade da hinten, bei dir ganz hinten mit dem weißen Hemd, ja, eins daneben, ja, du. Ich habe einfach gesehen, wie Gott dich mächtig gebrauchen möchte, und ich habe einfach gesehen, was in dir steckt an Potenzial, und Gott möchte das jetzt freisetzen, dieses Potenzial. Und ich möchte einfach das kurz aktivieren, okay? Streck deine Hände aus, genau. Herr, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für diese Gaben, was du reingelegt hast. Und ich danke dir jetzt auch, wenn die noch teilweise, ich habe einfach gesehen, wie sie teilweise verschützt sind, aber sie kommen jetzt raus, diese Gaben, in Jesu Namen. Und ich setze das jetzt frei und ich aktiviere das in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für Freisetzung jetzt, Herr. Jede Mauer ist zerbrochen im Namen Jesus. Jeder Nebel ist noch weg, der das Zara ja eingeschränkt hat. Es kommt jetzt zur vollen Fülle in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Sag mal ihm da Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Danke. Halleluja, er ist so gut. Halleluja. Und jetzt bist du gespannt, was er noch alles heute für dich hat. Wir sind noch nicht am Ende. Sondern es fängt erst an. Halleluja. Und er ist für dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist für dich. Und er wirkt durch dich. Halleluja. Ihr könnt an den Platz zurückgehen. Halleluja. Nehmt eure Plätze ein. Wir machen weiter in dieser großen, starken Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Geben wir nochmal unserem Steve und dem Worship-Team nochmal ein herzliches Dankeschön.

Menschen zu dienen. As they bring the kingdom of heaven to earth. Wenn sie das Königreich des Himmels hier auf die Erde bringen. Now if you believe you have received, shout unto the Lord right now. Wenn du glaubst, dass du das empfangen hast, dann schrei zum Herrn. Halleluja. Oh, der Heilige Geist ist so stark hier, dient dir. Oh. Sag danke, danke, danke, danke. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ja, danke ihm, danke ihm. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wir werden jetzt gleich zusammen einen Feuertunnel noch machen. Und wie ich gesagt habe, wir werden jedem die Hände auflegen. Bevor wir das machen, möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, auch heute Morgen ein Saatkorn zu sehen. Weil Gott hat mir vor Jahren diese Vision gegeben und ich habe gesehen, wie an verschiedenen Orten einfach die hungrigen Söhne und Töchter Gottes sich begonnen haben zu versammeln. Und überall haben sich Zentren der Herrlichkeit gebildet. Ich empfehle dir das auch nach diesem Wochenende. Wenn du hungrig bist, einfach in diesem Leben, in der Herrlichkeit Gottes zu leben, dann verbinde dich mit anderen, die diesen selben Hunger haben. Wir haben hier bei Glory Life, wir haben Glory Häuser an, ich weiß nicht genau wie viel momentan, um die 40 verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum momentan, aber es wird auch in anderen Ländern kommen, wo einfach die hungrigen Söhne und Töchter sich versammeln, um die Herrlichkeit Gottes gemeinsam zu erleben. Wir haben Zentren, wir haben zum Beispiel ein Zentrum in Hamburg, Augsburg, wir haben sogar in Uganda ein Zentrum der Herrlichkeit. Und Gott beginnt wirklich solche Zentren aufzurichten. Ich empfehle dir einfach, dich weiter zu verbinden. Ja, auch über die Glory Life Schule hast du die Möglichkeit, einfach in Verbindung zu bleiben. Weil da kannst du, auch wenn du nicht hier vor Ort live dabei bist bei der Schule, du kannst das online machen, per Livestream oder per Video on Demand. Und das kann jeder nebenberuflich, kann er das machen, um einfach in dieser Verbindung der Herrlichkeit Gottes zu bleiben und darin weiterzuwachsen. Und weißt du, das, was Gott tut in dieser Zeit, ist wirklich, er möchte diese Herrlichkeitszentren bauen und er möchte sie ausbreiten. Und natürlich, all das braucht Finanzen, das ist ganz klar. Aber wir wissen, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns hinzugetan werden. Halleluja. Aber ich möchte einfach die Gelegenheit geben, heute Morgen auch wirklich in die Verheißung Gottes zu sehen. Wir wollen zusammen gleich die Verheißungen proklamieren, zum Zehnten geben und zum Saatkorn auch. Ihr könnt die Folie einblenden. Wir wollen es zusammen proklamieren. Und du kannst den Heiligen Geist fragen und sagen, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich sehen soll heute Morgen? Wenn du hier zu Glory Life gehörst, dann kannst du auch die Gelegenheit nutzen, deinen Zehnten zu geben, wenn du nicht sowieso per Dauerauftrag gibst. Ansonsten kannst du einen Saatkorn säen. Einfach in diesen Boden hinein heute Morgen, so wie der Heilige Geist dich leitet. Und wir wollen einfach zusammen diese Verheißungen dazu proklamieren. Frag einfach den Heiligen Geist, was du geben sollst. Dann mach dein Saatkorn bereit. Hier vor Ort kannst du in bar geben oder du kannst per Verpflichtungserklärung geben. Die Verpflichtungserklärung ist unter deinem Stuhl. Du kannst die eine Hälfte in den Eimer reintun, die andere Hälfte mit nach Hause nehmen und dann in den nächsten Tagen überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, werden gleich jetzt, nachdem wir die Folie proklamiert haben, werden die Infos eingeblendet, damit du geben kannst. Aber lass uns zuerst einfach gemeinsam proklamieren, einfach auch die Verheißung Gottes, weil wir glauben dem Wort Gottes. Die erste Verheißung, die wir proklamieren, ist Maleachi 3, ist die Verheißung für den Zehntengeber. Die zweite Verheißung, die wir proklamieren, ist Matthäus 12, ist die Verheißung für den Sämann von finanziellem Samen. Also lass uns das zusammen proklamieren und sagen, als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Erwartest du das? Glaubst du das? Okay, dann lass uns proklamieren. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben, geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Glaubst du das? Amen. Dann lass uns geben als fröhliche Geber. Lass uns ihm die Ehre geben, dass er unsere Saatkörner multipliziert. Wir geben die Eimer durch. Über Livestream werden die Infos eingeblendet für dich, sodass du geben kannst per Kreditkarte, per PayPal oder per, per Überweisung. Genau. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Gibt es heute Morgen auch noch Tücher, die noch gesegnet werden müssen? Weil dann würden wir das auch noch tun, bevor wir dann gleich auch mit dem Feuertunnel beginnen. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Infos geben. Die Sabrina wird gleich noch kommen mit den Ansagen, einfach für die kommende Woche, auch hier für Glory Life, hier vor Ort. Ich möchte euch kurz informieren, die Orte, wo wir in der nächsten Zeit sind. Wir sind vom 17. bis 19.11. in Zürich, dort in der Zoe, im Zentrum von Zürich und machen dort ein Herrlichkeits- und Wunderwochenende. Wir sind am Samstag, dem 25.11. in Osterburgen und machen dort einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Wir sind vom 11. bis 12. Dezember hier in Filderstadt und machen hier Herrlichkeits- und Wunderwochenende mit Heilungsräumen am Samstag und Wundergottesdienst am Sonntag. Und wir sind vom 17. bis 19.12. wieder in Hamburg und machen dort Herrlichkeits- und Wundertage. Halleluja. Wo sind eigentlich die Hamburger? Halleluja. Wow, die Hamburger. Geben wir mal den Hamburgern kräftigen Applaus. Halleluja. Da drüben sind auch noch welche. Danke, Jesus, für all die wunderbaren Hamburger. Die Hamburger haben so ein wunderbares Autokennzeichen. Wisst ihr das? Haha. Es hat verschiedene Bedeutungen. Haha zum Beispiel. Aber es heißt auch hungrige Hamburger. Oder herrliche Hamburger. Amen. Das ist ein super Kennzeichen. Halleluja. Preist den Herrn. Haha. Preist den Herrn. Vom 1. bis 3. März ist unsere nächste große Glory Life Konferenz hier im Zentrum mit Joshua Mills. Wir freuen uns schon drauf. Das wird auch wieder eine gewaltige Zeit. Ich sag's euch, der Joshua ist auch ein mächtiger, mächtiger Herrlichkeitsträger. Aber weißt du, wie von euch haben den Dienst von Katie Sousa an diesem Wochenende genossen? Halleluja. So, wow, komm, gib mir mal so richtig. Herzlichen Dank. So, thank you so, so, so much. Auch Heidi, ihre Assistentin. Heidi, could you also get up? Heidi, you also get up. Now you're getting German. You're getting on the German dance. Halleluja. Preis den Herrn. Und wie von euch haben den Lobpreis von Steve Swanson genossen an diesem Wochenende? Thank you so, so much. Das ist wirklich der Hammer. Halleluja. Und wie viel haben den Dienst von all den Helfern, den Ordnern, den Begrüßungsdienstlern, den Organisationsteams, einfach den Lobpreisern, den Kinderbetreuern, wie viel, den Putzdienst, dem AV-Studio, dem Mediendienst. Wie viele von euch haben den Dienst genossen? Komm, lass uns ihnen auch nochmal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Das ist der Hammer. Ohne euch wäre das nicht möglich. Halleluja. Okay, segne mal die Sammlung. Streck deine Hände aus, Vater. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr. Danke, Herr. Herr, für dieses Treibhausklima, Herr, deiner Herrlichkeit. Danke, Herr, dass wir auch nach diesem Wochenende, ja, wunder@glorylife.de ist unsere Adresse. Und wir werden viele Berichte bekommen von Wundern, unter anderem auch von finanziellen Wundern, Herr. Herr, die Gott getan hat, von Rematerialisierungswundern, wie wir heute gehört haben, von Dematerialisierungswundern, was auch manchmal hilfreich ist. Halleluja. Danke, Vater, dass wir Berichte von allen Arten von Wundern bekommen werden, Herr. Wir preisen dich, Herr, weil du die Saatkörner benutzt, Herr, und sie multiplizierst, Herr, zu unseren Gunsten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Katie, would you like to bless the handkerchiefs? I already did it yesterday because you were not available, so now today is your turn. Halleluja. I give you the microphone for that. Thank you, Lord. Just as Paul, yes. The things that touched Paul's body, so wie die Dinge, die den Körper von Paulus berührt haben, yeah, they wrought special miracles. Haben spezielle Wunder bewirkt. So right now I'm believing that the unusual. Jetzt glaube ich für das ungewöhnliche, ungewöhnliche Wunder. Unusual miracles. Ungewöhnliche Wunder. Unusual. Ungewöhnliche. Ungewöhnliche. Da kann ich mal. It's getting more and more. Faith is rising. Transference of the anointing. Transference. Yeah. Übertragung der Salbung. Übertragung der Salbung. Right now, Jesus. Gerade jetzt setze ich die Salbung frei, Jesus. Heiliger Geist. Anoint everybody's clothing here. Salbe jedes einzelne Kleidungsstück. Zeichen und Wunder. Special miracles. Spezielle Wunder. Im Namen Jesus. Right now, in Jesus' name. Gerade jetzt in Jesu Namen. Right now, Lord. Gerade jetzt in Jesu Namen. Demons will flee. Und Dämonen werden fliehen. Sicknesses will go. Und Krankheit wird gehen. Souls will be healed. Und Seelen werden geheilt. Angels will be released. Und Engel werden freigesetzt. The Holy Spirit's presence will cover them und like a cloak. Die Gegenwart des Heiligen Geistes wird sie wie ein Mantel bedecken. Sie werden wie ein Mantel, sie werden bekleidet sein mit Christus. Halleluja. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Jetzt bitte nicht eure Tücher alle holen. Halleluja, weil wir haben noch was anderes vor. Aber zum Schluss, denkt dran, vergesst sie nicht. Wir wollen nicht 1000 Tücher nachher ja, wie auch immer. Okay. Halleluja. Okay, also denkt dran, eure Tücher mitzunehmen. Preis den Herrn. Okay, wo ist Sabrina? Okay, Sabrina, komm nach vorne, gib uns die Ansagen weiter, was noch für die kommende Woche wichtig ist. Gebt mal der Sabrina mal einen kräftigen Applaus. Gut, ja, wir bitten alle Eltern, ihre Kinder jetzt gleich direkt im Kinderdienst abzuholen. Und genau, dann könnt ihr gemeinsam durch den Feuertunnel gehen. Im Kaffee gibt es nach dem Gottesdienst dann auch noch Kaffee, süße Stückchen und Plätzelchen. Und das Kaffee hat dann noch bis 15:30 geöffnet. In unserem Glory Shop gibt es dieses Wochenende die Bücher von Pastor Georg zu einem reduzierten Preis von 1 Euro. Das heißt, da könnt ihr euch gerne schon mal vor Weihnachten eindecken. Und die CDs, die drei neuesten CDs von Irina gibt es auch im Sparpreis statt 36 Euro für 33 Euro. Hier im Zentrum gibt es weiter am, um, am Dienstag um 19.30 Uhr zum nächsten Intensivabend. Der Intensivabend ist das, was er verspricht, und zwar intensiv. Wir haben Lobpreis, Gaben des Geistes, Predigten, Feuer, ganz viele Sachen. Kommt wirklich vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Seid herzlich eingeladen, das ist eine super Zeit. Der Eingang ist über... Super. Super Zeit. Der Eingang ist über den Mitarbeitereingang, und wenn ihr noch wollt, könnt ihr gerne noch Snacks mitbringen zur Zeit der Gemeinschaft danach. Am Donnerstag um 19 Uhr geht es hier im Zentrum weiter mit dem Gebet für ein frisches Wirken des Geistes. Wir lassen uns jede Woche neu vom Heiligen Geist zeigen, was dieses Mal dran ist, und beten wirklich rein in diese Themen. Und es ist so stark. Seid, wenn möglich, hier live vor Ort. Für Abonnenten und Schüler wird es auch live übertragen. Und um 19.30 Uhr ist die Glory Life Schule am Donnerstag. Ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr da reingehen wollt, in diese neue Schöpfung, wenn ihr das lernen wollt, wenn ihr aktiviert werden wollt, dann meldet euch wirklich an. Das ist die Gelegenheit, die Chance, wirklich zu wachsen in dieser neuen Schöpfung. Ihr könnt 3 Wochen schnuppern, wenn ihr euch nicht sicher seid, aber die, die es festmachen wollen, können sich bis zum 8.11. anmelden und dann dabei die Anmeldegebühr sparen. In Form von 40 Euro für Privat- für Einzelpersonen und 60 Euro für Ehepaare und Familien. Am Freitag geht es weiter um 19 Uhr für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25. Ihr seid eingeladen zu unserem Connected-Treffen hier im Zentrum. Wir haben immer Lobpreis, geistlichen Input, Zeit der Gemeinschaft und meistens auch ein Special dabei. Seid dabei und herzlich eingeladen. Am Freitag ist unser Christian in Augsburg um 18.30 Uhr, Halleluja, in unserer Gemeinde in Augsburg. Seid da dabei, wenn ihr aus der Nähe kommt, ladet Leute ein. Das ist eine super Sache, es ist ein Augsburg-Pferse im Direktgelände. Am Sonntag geht es hier weiter im Zentrum mit dem Herrlichkeitsgottesdienst, mit Abendmahl und anschließend im Heilungsdienst. Ladet auch alle ein, auch die Kinder sind herzlich willkommen, wir haben auch Kinderdienst. Nach dem Gottesdienst haben wir ein gemeinsames Mittagessen in Form von einem Fingerfood-Buffet, wo jeder auch gerne dazu beitragen darf. Also wir freuen uns über jeden, der was mitbringt. Ja, und am Sonntag ist unsere Astrid in Hamburg. Halleluja! Für alle Hamburger und aus der Nähe von Hamburg um 16 Uhr im Leonardo Hotel. Seid herzlich eingeladen. Ja, und dann haben wir noch eine spezielle Vorschau, und zwar für den 12. und 13. Januar. Da findet unser Encounter-Wochenende statt. Wenn du wirklich sagst, wir haben es ja gestern gehört, wir hatten den Herbstputz, aber wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte mir wirklich diese 2 Tage nehmen, ich möchte wirklich mal aufräumen in meiner Seele, ich möchte einfach frei werden. Wir haben da Lehre, persönlicher Dienst zur Freisetzung von altem Ballast, Versöhnung mit Gott und den Menschen. Wenn du da Interesse hast und sagst, okay, ich möchte es wirklich investieren, diese Zeit, dann gibt es draußen am Infoständer gibt's Flyer dazu, wo man sich das mal durchlesen kann, die Kosten, der Zeitrahmen etc. Und ihr könnt euch gerne über unsere Homepage anmelden. Dann suchen wir noch eine Mitfahrgelegenheit nach Stuttgart für eine Konferenzbesucherin. Wer die Person heute mitnehmen kann, darf sich bei Astrid kurz melden. Genau, und alle weiteren Informationen und sonstige Nachrichten und Termine gibt es im November-Dezember-Aufbruch, der ausliegt und mitgenommen werden kann. Halleluja. Stehen wir nochmal alle auf zusammen. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Gott hat mir es gerade aufs Herz gelegt. Halleluja. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist vielleicht mitgebracht worden von jemand hier aus der Gemeinde oder du bist sonst irgendwie zum ersten Mal da oder du hast das alles hier so mitbekommen und bist vielleicht auch schon ein paar Mal gekommen, aber du hast heute Morgen diese Predigt gehört über die neue Schöpfung und da ist aber in dir noch nicht diese Klarheit, bin ich jetzt eine neue Schöpfung oder bin ich noch eine alte Schöpfung? Gehöre ich tatsächlich in dieses Reich Gottes? Gehöre ich in dieses Reich der himmlischen Herrlichkeit? Oder in welches Reich gehöre ich? Vielleicht hast du noch nie eine solche Botschaft gehört. Vielleicht ist es aber auch so, du hast schon mal davon gehört. Aber irgendwie hast du dich wieder entfernt von diesem Lebensstil. Weil es ist ein Lebensstil, wo wir Jesus Christus als Herrn unseres Lebens nachfolgen. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie in deinem Leben Jesus Christus persönlich zum Herrn deines Lebens gemacht. Weil es heißt, wenn wir ihn aufnehmen, dann gibt er uns die Macht, Kinder Gottes zu sein. Du musst ihn persönlich aufnehmen. Und vielleicht bist du von weit her gekommen oder von nah her gekommen. Vielleicht ist es so, dass in deinem Herzen einfach noch große Schmerzen und sind oder Dinge sind, einfach, wo du sagst, wow, ich fühle mich wie abgeschnitten von all dem. Die Leute scheinen so glücklich zu sein, die Leute scheinen so happy zu sein, aber ich bin wie abgeschnitten davon. Weißt du, Jesus möchte dir heute begegnen. Jesus möchte nicht, dass du hier dieses Haus verlässt, ohne dass du eine persönliche Begegnung mit ihm gehabt hast. Und wenn dich das betrifft, Gott hat mir das gerade noch so aufs Herz gelegt, wenn dich das betrifft und du sagst, ja, ich glaube, ich brauche eine Begegnung mit Jesus. Vielleicht ist es so, dass du wie ich vor 36 Jahren sagst, ich weiß gar nicht, ob es Gott wirklich gibt. Ich weiß gar nicht, wo er ist, ob ich ihn erleben kann. Aber du sagst vielleicht, oder etwas in dir sagt, oh, wenn es ihn gibt, dann würde ich ihn gerne erleben. Also dann möchte ich jetzt zum Schluss, möchte ich für dich beten, ganz persönlich, und auch dir die Hand gerne auflegen. Und wenn, egal wo du bist, ob du auf der Empore oder irgendwo hier im Raum, auch wenn du über Livestream zuschaust, du bist genauso gemeint. Aber wenn du das möchtest, einfach, dass ich da für dich bete, dann einfach gerade jetzt streck einfach ganz schnell deine Hand aus und sag, jawohl, okay, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte wirklich diese Gewissheit haben, auch auf der Empore, Gott sieht deine Hand. Gott, wenn du wirklich diese Gewissheit haben möchtest, da hinten auch, Gott sieht dich, Halleluja. Streck einfach deine Hand ganz hoch zu ihm aus. Halleluja, danke Jesus für dein Werk. Auch da überall. Danke, Jesus, für die Hände. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt, Herr, Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis herausholst und in den Machtbereich des Sohnes deiner Liebe versetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Pass auf, wenn du das möchtest, einfach streck einfach am besten deine beiden Hände ganz weit zum Himmel hoch. Halleluja. Und sprich mir einfach folgendes Gebet nach, weil das Wort Gottes sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dann werden wir errettet. Also sprich mir einfach laut nach, sag, Herr Jesus Christus, ich brauche dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Vergib mir, wo ich getrennt von Gott gelebt habe, wo ich mich nicht um Gott gekümmert habe, wo ich fern von ihm war. Heute Morgen komme ich zu dir, Vater im Himmel, in dem Namen Jesus. Und ich sage, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Komm mit deinem Heiligen Geist jetzt in mich hinein. Und mach mich neu. Eine neue Schöpfung in Christus. Gib mir diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Ich bete dieses Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn du deine Hand gehoben hast, ich möchte einfach dir persönlich ganz kurz die Hand auch auflegen, wirklich zur Bestätigung, und dir einfach dieses neue Leben zusprechen. Da, wo du bist, komm einfach ganz schnell hier nach vorne aus den Reihen raus, auch auf der Empore. Wenn du dich da gemeldet hast, komm ganz schnell hier runter und komm hier vorne vor den Altar, und ich möchte dir einfach gerne die Hände auflegen. Halleluja. Gib mir mal einen kräftigen Applaus. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Halleluja, komm hier zu mir, herzlich willkommen. Komm, gib mir nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja, auch hier von der Empore, komm da von da unten, herzlich willkommen. Danke, Jesus, herzlich willkommen. Halleluja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Halleluja, kommt hier dazu, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Halleluja. Preist den Herrn, ist noch jemand da? Ist noch jemand unterwegs? Wir warten noch. Ah, da kommt noch jemand. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Halleluja. Komm, geben wir Jesus nochmal einen Applaus. Danke, Jesus. Da kommen immer noch welche. Da kommen immer noch welche. Lass sie einfach nach vorne kommen. Lass sie nach vorne kommen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Genau, ein bisschen nach vorne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Halleluja, auch da hinten, herzlich willkommen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, so wunderbar. Halleluja. Lass uns einfach alle zusammen unsere Augen schließen, nochmal im Raum. Lass uns beten in Sprachen, lass uns beten im Geist. Ich möchte einfach gern jedem hier die Hände auflegen. Irina, kommst du auch dazu, mir zu helfen? Oh, Katie, would you also come and lay hands on the people? That would be great. Halleluja. Oh, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für alle diese kostbaren Söhne und Töchter, Herr, die gerade jetzt diese Entscheidung getroffen haben, Herr, und zu dir gekommen sind, Herr. Und in dem Namen Jesus sprechen wir ihnen jetzt zu. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich spreche euch zu in dem Namen Jesus, wo auch immer ihr gesündigt habt oder etwas gemacht habt, was nicht im Willen Gottes war. Euch ist jetzt vergeben durch das Blut Jesu Christi. Er macht euch neu. Und dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Oh, danke, Jesus. Er liebt dich so. Er liebt dich so. Er liebt dich so. Oh, und er berührt dein Herz und er heilt deine Wunden. Er setzt dich frei von all den Traumata der Vergangenheit. Er wird mit dir durch diesen Prozess der Befreiung gehen. Und du wirst strahlen als eine herrliche Blume im Reich Gottes. Du wirst strahlen in seiner Schönheit. Halleluja. Und viele werden es sehen. Viele werden es sehen und dem Herrn neu vertrauen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich segne dich. Ich segne dich mit der Kraft des neuen Lebens. Ich segne dich mit der Fülle des Heiligen Geistes. Segne dich mit dem Geist der Herrlichkeit, der jetzt auf dich kommt und dich nicht mehr verlässt. In Jesu Namen. Ich segne dich. Ich segne dich. Als eine Tochter Gottes. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Und nichts und niemand kann dich mehr aus seiner Hand reißen. Nichts und niemand kann dich mehr trennen. Nichts und niemand. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf wird dich mehr trennen können von seiner Liebe. Danke für dein Werk der Heilung, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk der Heilung, Herr. Danke, Jesus, für dein Werk der Erneuerung, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr, dass ihr Leben nicht mehr das Gleiche sein wird. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass ihr Leben nicht mehr das Gleiche sein wird. Oh, wir preisen dich, Herr. Preisen dich, Jesus. Preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du ihr Herz einhüllst, Herr, in deine Liebe. Die anderen, die am Platz sind, betet einfach in Sprachen für die, die hier vorne sind, weil gerade jetzt werden sie berührt. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr. Sein Leben von diesem Tag an nicht mehr das gleiche sein wird, Herr. Und so wie Samuel die Salbung ausgegossen hat über Saul, Herr, und der Geist Gottes ist über ihn geraten von diesem Tag an, so setze ich frei, dass der Geist Gottes über dich gerät von diesem Tag an. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, do you need a translator? Diana, kannst du kommen und auch für die Katie übersetzen, wenn sie für Leute betet, bitte. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk. Danke für deine Herrlichkeit, Herr. Danke für deine Herrlichkeit, Herr. Oh, überfließend. Oh, du salbst mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Halleluja. Oh, füll sie mit deiner Herrlichkeit. Füll sie mit deiner Herrlichkeit. Weiter kommt es näher. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Herr, wenn du berufst, den rüstest du auch aus. Herr, danke, dass du mit geistlicher Gabe auf sie kommst, Herr, dass du sie füllst, Herr. Herr, gebrauchst, Herr. Herr, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass diese Gabe ihnen Raum machen wird, Herr. Danke, Herr, dass auch was du in Auftrag gibst, das finanzierst du auch, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, dass du ihre Fußstapfen markierst, Herr. Dass sie sehen werden, Herr. Dass sie sehen werden, wie du mächtig durch sie und durch das, was sie tun, Menschenleben veränderst, Herr. Vom Minus zum Plus, Herr. Von der Finsternis zum Licht, Herr. Danke, Herr, dass du sie gebrauchst, Herr, und veränderst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wem wurde noch nicht die Hand aufgelegt? Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für dein Werk. Halleluja. Ihr, die euch die Hände aufgelegt wurden, wenn ihr möchtet, es sind noch ganz wunderbare Mitarbeiter von mir da, die einfach auch noch bereit sind, länger für euch zu beten und die auch noch bereit sind, euch was Kleines zu schenken. Ihr könnt euch einfach umdrehen und die Mitarbeiter sind hinter euch und sie nehmen euch einfach kurz mit in den Gebetsraum. Die Astrid nimmt euch mit und da kriegt ihr das Geschenk und einfach auch noch persönliches Gebet, wenn ihr weiter das möchtet. Halleluja, es sind so mächtige Berührungen, wow. Ich möchte euch einfach allen sagen, Jesus liebt euch von ganzem Herzen. Komm, lasst ihn mal drücken. Oh, Halleluja. Oh, drückt sie einfach mal alle im Geist, drückt sie einfach mal alle im Geist. Jesus liebt dich so unendlich. Halleluja. Oh, Halleluja. Jesus liebt dich so unendlich. Halleluja. Jesus liebt dich so unendlich. Halleluja. Oh, Halleluja. Das sind die Mitarbeiter hinter euch. Jesus liebt dich so unendlich. Die Astrid ist einfach bereit und geht mit euch den Weg. Jesus liebt euch so unendlich. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, gebt mal Jesus nochmal die Ehre. Halleluja. Für das Werk Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus liebt euch so unendlich. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Jesus liebt dich so unendlich. Halleluja. Geht einfach der Astrid hinterher, da Richtung Gebetsraum. Genau. Geht einfach da in diese Richtung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Komm, gib mal Jesus nochmal einen Applaus. Weißt du, das ist das, was ich vorher gepredigt habe. Aus der Herrlichkeit geht's in die Ernte. Amen. Aus der Herrlichkeit in die Ernte. Halleluja. Halleluja. Wir werden jetzt mit dem Feuertunnel gleich beginnen. Und wir machen es heute so, für alle, die über Livestream zuschauen. Wir haben ja immer unsere Heilungshotline am Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst. Wir machen es heute so, die an der Heilungshotline heute dienen, am Telefon oben, beten für Menschen. Sie dürfen als erstes durch den Feuertunnel durchgehen und dann geht der Feuertunnel, ich sag mal, dann geht das Gebet für Heilung über Telefon los, etwa 5 Minuten, 10 Minuten spätestens, nachdem wir hier mit dem Feuertunnel angefangen haben. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr über Livestream zuschaut, ihr müsst nicht bis zum Ende des Feuertunnels warten, um anzurufen, sondern ihr könnt anrufen, etwa 5 bis 10 Minuten, ja, 5 Minuten nach dem Beginn des Feuertunnels. Die Nummer wird eingeblendet hier über Livestream. Ihr könnt es sehen, 07158 175810. Da ist die Telefonnummer. Also da könnt ihr anrufen. Es wird eine Stunde lang besetzt sein. Die Telefone werden eine Stunde lang besetzt sein. Wenn ihr am Anfang nicht sofort durchkommt, ruft einfach noch ein paar Mal an, weil am Anfang ist der Antrag normalerweise am größten. Und wir haben natürlich nur eine begrenzte Zahl von Leuten, die telefonieren. Aber bleib einfach dran und dann wirst du durchkommen innerhalb von der Stunde und wirst Gebet empfangen. Okay, und jetzt zum Feuertunnel. Wir machen es folgendermaßen. Ich habe gerade mit Wolfgang gesprochen. All die Leiter, Glory House Leiter, pastorales Team, ihr dürft einfach mal hier vorne zwei Reihen bilden. Zwei Reihen einfach, wo ihr euch einander gegenübersteht. Okay, und der Feuertunnel geht heute von hier nach da. Ja, also ihr müsst euch nachher von der Seite aus anstellen. Jetzt noch nicht durchgehen, sondern wir bilden erstmal den Feuertunnel, okay? Einfach einander gegenüberstellen, ihr Glory House Leiter und so weiter. Stellt euch einfach einander gegenüber, schnell, schnell, ihr Leiter, dass der Feuertunnel sich bildet. Genau, und wir, Irina und ich und Katie Und Heidi, wir stellen uns hier am Ende des Feuertunnels auf, sodass einfach, wenn ihr durch den Feuertunnel von allen durch seid, kriegt ihr zum Schluss einfach die Handauflegung von uns. Und dann machen wir einfach in diesem Gottesdienst, Halleluja. Yes, Katie, we're starting the fire tunnel, so we are standing here at the end and then we're laying hands on people here at the end. Hallelujah. And Steve, are you ready to play all the way through? Yeah, I got stuff. Ah, yeah, okay, good, good, good. I'm glad because I don't know how long it's going to go. Hallelujah. Also, das Ganze ist open end, ja? Das heißt, wenn ihr durch den Feuertunnel durch seid, fühlt euch frei, der Büchertisch ist geöffnet, das Café ist geöffnet, es gibt was zu essen und zu trinken, genießt einfach noch die Zeit der Gemeinschaft, ja, ansonsten kommt gut nach Hause, natürlich auch nach diesem Wochenende, und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Wenn ihr hier in der Gegend seid sowieso, dann geht es ja am Dienstag schon weiter, ansonsten dann bei den nächsten Wundergottesdiensten, Konferenzen, wo auch immer ihr seid, in der Schweiz, in Deutschland, wo auch immer wir in nächster Zeit hinkommen. Ich freue mich, wenn wir uns das sehen. Und jetzt lasst uns einfach nochmal beten. Lasst uns einfach nochmal beten. Lasst uns einfach nochmal alle zusammen einfach unsere Hände ausstrecken nochmal. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du heute morgen, heute Nachmittag, uns wirklich diese Zuteilung geben möchtest, Herr. Diese Zuteilung, Herr. Herr, deiner Kraft, Herr, deines Feuers, Herr. Herr, deines Mantels, Herr. Du hast den fünffältigen Dienst gesetzt, Herr, um Zuteilung zu geben. Ja, die Mitarbeiter können schon anfangen durchzugehen, ihr Mitarbeiter für das Team. Ihr könnt schon durchgehen. Danke, Herr, für die Zuteilung des Feuers. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Zuteilung, Zuteilung, Zuteilung, Zuteilung. In Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Also mit dieser Handauflegung empfängst du alles, was du brauchst, weißt du? Wir müssen nicht wissen, was du brauchst, aber Gott weiß es, weil in der Zuteilung der Salbung ist diese Übertragung der Substanz. Und aus dieser Substanz heraus wirst du dann wieder deinen Stand einnehmen und wirst den Menschen dienen und wirst die Ernte einbringen. Aus der Herrlichkeit in die Ernte. Halleluja. Seid gesegnet. Und jetzt geht's los in Jesu Namen. Halleluja.